Riemen an meiner Sandale. Wenn jemand kommt. Kommt keiner. Liebespaar. Hier nicht, jetzt nicht. Hab das Ufer 4 Nächte beobachtet. Hier soll ich den Stoff kriegen? Genau. Nur noch einen Moment Geduld. Aber das ist doch für Herren. Da darf deine Schwester doch gar nicht rein. Ich darf. Du darfst nicht. Auch wenn du so schöne Haare hast. Ich stehe nämlich auf rote Haare. Ja. Los! Ohne Geld singt der Blinde nicht. Kriminalhörspiel in 2 Teilen von Richard Hay. Teil 1: Diensturlaub in Genua. Aufstehen, Dicker. Ist doch längst 7. Ich verstehe nicht, wie jemand bei dem Krach, den die Kirche macht, noch schlafen kann. Du bist schon auf dem Balkon, was? Schon lange. Na? Katharina, meine Schöne. Ich muss heute erst 9 in die Schule. Mach doch mal die Augen auf. Sieh mal, was ich anhab. Meinen zerrissenen Slip. Der ist von Katinka. Sie mochte ihn nicht mehr seit ihrer Schwangerschaft. Mein ältestes Unterhemd. Schenkst es mir? Ich brauch's. Ja. Wird's schlimm werden heute? Kann sein. Soll gleich zum Chef. Sieh mal zu, dass der Abend nicht drauf geht. Ich koch Hammel mit Spinat. Nun, Ledermacherin? Wo soll's denn hingehen im Urlaub? Schweden. In 6 Tagen. Die Termine liegen schon lange fest. Robert muss sich ja nach den Schulferien richten. Schweden. Ah ja, Schweden. Und wie geht's dem verehrten Herrn Enkel? Danke. Vorige Woche schiss er noch normal. Oberkommissarin Katharina Ledermacher, eine Großmutter. Wer würde das glauben, wenn man sie so sieht? Aber heutzutage ist 40 ja kein Alter mehr für eine Frau. Eher für einen Mann. Doch, doch. Wird eine Frau, die ist mit 40 doch erst so richtig, wie soll ich sagen? Eben, Herr Oberrat. Gibt's Neues von Hoff und Bender? Was ist mit dem Schraubverschluss? Der Schraubverschluss mit Spiralfeder in Ewald Hoffs rechter Hosentasche gehört zu einer Taschenlampe. Er ist verbeult und zerschrammt. Sieht aus, als wäre er gewaltsam von der Taschenlampe getrennt worden, durch einen Schlag vielleicht. Aber wir haben die Taschenlampe nirgends gefunden. Liegen PTU-Analysen vor? Die ersten vorläufigen. Zusammen mit den Ergebnissen unserer Beobachtungen ergibt sich Folgendes. Hoff ist nicht am Ufer des Teltowkanals getötet worden, sondern woanders. An seinen Schuhen befinden sich Spuren von Gartenerde. Die Kollegen von U3 sagen, Hoff hat Andeutungen gemacht, er ist hinter einer großen Drogensache her, wollte demnächst umfassend berichten. Nicht autorisierte Alleingänge sind absolut vorschriftswidrig. Die Hälfte unserer Arbeit besteht aus nicht autorisierten Alleingängen. Ich weiß, ich weiß. Die Befragung von Hoffs Verlobter und seiner Großmutter, bei der er wohnte, hat keine zusätzlichen Hinweise gebracht. Aber die Großmutter hat heute früh angerufen. Ihr wäre noch was eingefallen. Bloß am Telefon mochte sie nicht darüber reden. Ich werde gleich hinfahren. Und Kommissar Gerfried, was macht der? Ist bei den Eltern von Günther Bender. Der Junge wäre nächsten Monat 19 geworden. Der meine Drogerie in Schlachtensee. Kümmern sich ausschließlich ums geschäftliche Überleben. Dass der Junge schon seit Jahren rauschmittelabhängig war, ist ihnen nie aufgefallen. Laut PTU hatte Günther an diesem Abend eine ziemliche Menge Metaqualone geschluckt. Zusammen mit Alkohol wirkt das Zeug wie ein Hammer. Der Junge hatte 1,7 Promille. Eine Stunde später dann der Riesenschuss Heroin in die Fußvene. Wann ist er gestorben? Gegen 3 Uhr früh. Und Hoff? Gegen 2 Uhr früh. Könnte hinkommen, oder? Könnte. Ja, theoretisch. Sie haben Zweifel. Der Revolver in Benders linker Hosentasche war die Tatwaffe, mit der Hoff erschossen worden ist. Das ja. Und an den Sandalen, die er trug, waren Spuren von gelblichen Blüten. Spuren derselben gelblichen Blüten gab es auch an der Rückseite der Luftmatratze, auf der Hoff lag, als er gefunden wurde. Blüten übrigens, die nicht vom Ufer des Teltowkanals stammen können. Die Sandalen sind dem Jungen eine Nummer zu groß. Sie sind anders abgelaufen als seine Schuhe. Und an seinen Händen keine Schmauchspuren. Was vermuten Sie? Falls Bender den Kollegen Hoff erschossen hat, kann er nicht allein gewesen sein. Er wird als unpraktisch geschildert. Und er ist auch viel zu schmächtig, um Hoff erst irgendwo zu töten und dann allein einen Teltowkanal zu transportieren, in ein Ruderboot zu verfrachten und am anderen Ufer die Böschung hochzuschleppen. Aber vielleicht hat Bender Hoff ja gar nicht getötet. Vielleicht haben die Dealer, denen Hoff auf der Spur war, ihn beseitigt und Bender, den kleinen Fixer, als Mörder präpariert. Als Stummmörder, mit Hilfe der tödlichen Heroindosis in die Fußvene. Nun gut, das wird sich herausstellen. Gerfried ist ja tüchtig. Wieso, Gerfried? Ich müsste Sie eventuell bitten, sich mit einem anderen Problem zu befassen. Ach. Erinnern Sie sich an Ihren früheren Assistenten Manfred Zobel? Natürlich. Er ist jetzt bei uns im Staatsschutz. Hab's gehört. Bitten Sie Herrn Zobel herein. Ich wollte ihn bei unserer Unterredung dabei haben. Ledermacherin. Bin ich froh, meine Lehrerin wiederzusehen. Sie haben Karriere in Tempelhof gemacht, Zobel. Sehr eleganter Anzug, wirklich. Er sieht nach Sonderabteilung und Zusatzspesen für Dienstreisen aus. Sehr scharfsinnig, Ledermacherin. Kommt, Kinder, zur Sache. Der Name Müller-Petri, ist Ihnen ein Begriff? Müsste er? Wo Sie doch jetzt Hoff und Bender haben. Internist, Gründer und Leiter eines Rehabilitationszentrums für drogenabhängige Jugendliche, Südwestkorso. War vor ein paar Tagen im Fernsehen. Hagerer Mann mit Rollkragenpullover? Dichtes weißes Haar, gebräuntes Gesicht, tiefe Wangenfalten. Der? Der. Müller-Petri, ja. Professor Dr. Otto. Wir kommen gleich auf ihn zurück. Hier haben wir erstmal den Fall Frohwein, wenn Sie die Akte kurz anblättern wollen. Gustav Frohwein, Chemieprofessor, 67, unverheiratet, vor 6 Wochen aus der DDR eingereist, legal, mit Visum für die Bundesrepublik und West-Berlin. Lässt sich hier gleich einen Westausweis geben, fliegt nach Italien. Macht in der Nähe von La Spezia zwischen 2 kleinen Orten an der Felsienküste einen Spaziergang, kehrt nicht zurück. Wird mit eingeschlagenem Schädel im Meer treibend aufgefunden. Unglücksfall, abgestürzt, sagen die italienischen Kollegen. Wir haben Informationen, nach denen für seinen Tod auch andere Ursachen denkbar wären. Ich sehe, gerade gemeldet war er bei Müller-Petri. Gustav Rowein war der Halbbruder von Müller-Petri. Was wollte er denn nun, hierbleiben oder zurück in die DDR? Ich hoffe, Sie werden uns demnächst diese Frage beantworten können, Ledermacherin. Ich? Diese und einige weitere. Ich soll also nach Italien. Dieses Nest bei La Spezia, um festzustellen, dass der Professor nicht ins Meer gefallen ist, sondern erschlagen und reingeschmissen wurde. So ungefähr. Denn so viel ist sicher. Frohwein hat nicht mehr geatmet, als er ins Meer stürzte. Kein Wasser in der Lunge. Er muss also vorher gestorben sein. Warum nicht jemand anders? Warum gerade ich? Ich habe Hoff und Bender und Urlaub in 6 Tagen. Ledermacherin, die Angelegenheit ist heikel und... Und... Eine Frau hat nun mal mehr Fingerspitzengefühl. Ja, ja. Warum geben Sie Ihre Informationen nicht einfach an die italienischen Kollegen weiter, Herr Oberrat? Mir scheint, die italienischen Kollegen sind völlig überlastet. Vorsichtig gesagt, die wären wohl froh, halbwegs glaubhaft einen Unglücksfall feststellen zu können. Wir haben Ihnen über Wiesbaden mitteilen lassen, wir hätten noch was. Sofort haben Sie zurückgetickert, Fall schon erledigt. Mille grazie, fertig. Da werden die aber ungeheuer erfreut sein, wenn ich bei Ihnen aufkreuze... Aktendeckel unterm Arm und sage, so Jungs, jetzt ist Mutter da und nu hopp rasch wieder an die Arbeit. Die werden kaum ungeheuer erfreut sein, ja, denn eben. Die werden überhaupt nicht erfahren, dass jemand von der Westberliner Kripo bei ihnen aufgekreuzt ist. Wie bitte? Ledermacherin, wir müssen Rücksicht nehmen auf die örtlichen Sensibilitäten. Wenn sie offen auftreten, erreichen sie nichts. Bisschen illegal, nicht? Ich sehe nichts Illegales darin, wenn eine Touristin aus Berlin, deren Beruf keinen was angeht, ihren Urlaub in einem kleinen Ort an der ligurischen Küste verbringt. Lignaro. Ich sehe, Sie arbeiten sich ein. Lignaro. Worum handelt es sich eigentlich, wenn mir das mal mitgeteilt würde? Ich sehe hier in den Akten ein Dossier Kerstensen, Restaurator und Kunstfälscher. Was hat Gigi Kerstensen mit Frohwein zu tun? Gigi Kerstensen. Seine Mutter war Italienerin. Ich meine, einiges spricht dafür, dass Gigi Kerstensen Gustav Frohwein umgebracht hat oder umbringen ließ. Sehen Sie, vor rund 20 Jahren hat Frohwein drüben an der Humboldt-Universität ein neues Verfahren zur Altersbestimmung von Kunstwerken gefunden. Irgendein chemisches Gebräu, eine Sorte Gas. Ich verstehe davon überhaupt nichts. Jedenfalls muss es durch das zu untersuchende Material gepresst werden. Ja. Und dabei verändert es sich dann, das Gas, je nach Beschaffenheit des Materials. Diese Veränderungen ergeben dann die gewünschten Informationen über Alter und Substanz von Leinwänden, Farben und Hölzern. So ähnlich. Sehen Sie mich nicht so skeptisch an, Ledermacherin. Die naturwissenschaftliche Ausbildung von Kriminalbeamten ist leider ebenso lückenhaft wie die kunsthistorische. Ich kann nur wiedergeben, was ich mir habe vortragen lassen gestern. Von unseren beiden leitenden Herren der PTU Chemie und der PTU Physik. Vielmehr, was ich davon behalten habe. Eben. Nun war aber Frohwein ebenso wenig ein Kunstexperte wie ich. Er war auch gar nicht an Entlarvungen von Fälschungen interessiert. Er hat auf einem ganz anderen Gebiet gearbeitet und diese Sache war ihm nur so nebenher gelungen, zufällig. Dazu die damalige politische Lage. Die DDR im Westen kaum wahrgenommen, wissenschaftliche Beziehungen nur spärlich. So wurde er im Westen, wo zunehmend Kunstwerke gefälscht werden, kaum bekannt. Und zu Hause hat er nach uns vorliegenden Informationen Schwierigkeiten mit Parteifunktionären und Behörden der DDR. Man fürchtete wohl, sich mit dem seltsamen Pressgas lächerlich zu machen. Seine Erfindung geriet in Vergessenheit. Bis zum Wiener Van Dyck-Prozess vor 3 Jahren. Vielleicht erinnern Sie sich. Nee. Der Angeklagte Kerstensen hatte im Moment seiner Festnahme 2 völlig identische Selbstbildnisse Van Dycks bei sich. Details finden Sie im Dossier. Jetzt nur so viel. Der vom Gericht beauftragte Sachverständige hielt zufälligerweise viel von der Frohwein-Methode und sorgte dafür, dass die Bilder nach Überwindung erheblicher politischer und bürokratischer Schwierigkeiten in Frohweins Institut in Ost-Berlin landeten, womit der Skandal perfekt war. Denn nur eins der beiden Selbstbildnisse war eine Fälschung, das andere war das Original. Was bedeutete? Dass auch das als Original in der Wiener Akademie der Künste hängende Bild eine Fälschung sein musste. Kerstensen äußerte sich nicht. Kein Mensch weiß, was er mit dem Original und der einen Fälschung wollte und wie er die zweite Fälschung an die Stelle des Originals gebracht hat. Sie werden im Dossier genügend Zeugnisse für den internationalen Rang Kerstensens als Restaurator finden. Er wurde wegen Fälschung und Raub zu 4 Jahren verurteilt. Folgende Tatsachen sind gesichert. Erstens, nach der Urteilsverkündung sagte Kerstensen vor Zeugen, dafür wird Frohwein bezahlen. Zweitens, während der Haftzeit sollte Kerstensen verlegt werden von Wien nach Linz. Bei der Überführung verunglückte das Auto, mit dem er transportiert wurde. Er wurde an beiden Händen verletzt. Makaber, aber so ist es. Von der linken Hand mussten ihm 3 Finger amputiert werden. Die rechte war mehrfach im Handgelenk gebrochen, wuchs schlecht zusammen, ist heute verkrümmt und verkrüppelt. Kerstensen vor Zeugen, dafür bring ich Frohwein um. Drittens. Kerstensen wird wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Und zwar vor 6 Monaten. So wie er die Papiere hat, sagt er, jetzt fahre ich zu Frohwein und bring ihn um. Daraufhin hat man ihn tatsächlich entlassen, ohne sich weiter um ihn zu kümmern? Aber man hat ihn nicht ernst genommen. Ach so. Viertens. Kerstensen versucht vor 3 Monaten von hier über Bahnhof Friedrichstraße nach Ost-Berlin einzureisen, wird dort aber abgewiesen. Er darf Ost-Berlin und die DDR nicht betreten. Fünftens. 8 Tage bevor Frohwein nach Italien kommt, wird Kerstensen in Genua gesehen. In einem silbernen Sportwagen, alter Fiat 124, Kennzeichen unbekannt. Neben einer rothaarigen Frau, die mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Sechstens, 2 Tage bevor Frohwein in Legnaro eintrifft, war Kerstensen im Nachbarort. Wenn Sie ihn uns bitte schön italienisch sagen wollen, Zobel. San Gottardo al mare. Das hätten wir auch noch hingekriegt, was, Ledermacherin? San Gottardo al mare, ja? Ich gebe zu, es könnte was dran sein. Na ja, sehen Sie? Wo wohnt Kerstensen und woher hat er das Geld für seine Reisen? Das werden Sie uns gewiss bald mitteilen können, Ledermacherin. Diese rothaarige und der silberne Sportwagen, bisschen sehr auffällig, finden Sie nicht? Das Richtige für Kriminalbeamte, die nach besonderen Merkmalen suchen. Jetzt wüsste ich gerne, was Zobel an der Sache interessiert. Dieses unsägliche Gas. Trotz Van Dyck-Prozess haben die Genossen drüben den Professor Frohwein ja für einen Spinner gehalten. Haben ihn emeritiert und ausreisen lassen. Vielleicht haben sie gehofft, er kommt nicht wieder. Aber kaum ist er weg, merken sie, er war möglicherweise dabei, eine große Kiste aufzumachen. Und nun fürchten sie, er hat im Backenzahn einen Mikrofilm in den Westen getragen. Wahrscheinlich haben sie es rausgekriegt, als sie so ganz routinemäßig mal an seinen hinterlassenen Reagenzgläsern, Notizblöcken und Assistentinnen schnüffelten. Und ihr habt dann an den Schnüfflern geschnüffelt? Könnte man sagen, ja. Mit dem Gas soll auch militärisch was anzufangen sein. Blockierung oder Störung von elektronischen Speichersystemen. Das Gas löst irgendwelche Reaktionen aus, die diese Mikrochips überhaupt nicht gerne haben. Was weiß ich. Eben. Wäre ich drüben Genosse gewesen, ich hätte zunächst mal ebenso wenig geglaubt. Ich glaube es auch jetzt noch nicht. Aber darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass einige Leute bei uns glauben, dass einige Leute drüben es glauben. Dann wird langsam Top Secret daraus. Militärische Geheimsache. Völlig neue Waffe des Ostens. Das Abendland in Gefahr. Aber bis die drüben und die hier sich gegenseitig hochgeschaukelt haben, vergeht Zeit. Und Frohwein ist schon auf dem Weg nach Legnaro. Anders gesagt, Kerstensen hat möglicherweise Geld, weil er einen Auftrag von drüben hatte. Frohwein, den Mikrofilm aus dem Backenzahn zu ziehen. Etwa. Oder Frohwein, falls sich der Mikrofilm nicht im Zahn befindet, daran zu hindern, mit dem Mikrofilm woanders was anzufangen. Sie sollten noch wissen, dass Kerstensen kurz vor seiner Verurteilung 2-mal mit einem Herrn gesehen wurde, der in den 50er Jahren Agent des italienischen Geheimdienstes gewesen ist. Und wo wurden die beiden gesehen? In Legnaro. Der Herr besitzt da eine Villa. Er trägt den schönen Namen Vincente Buccella und war bis zu den Wahlen 1976 Parlamentsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses zur Untersuchung der Mafiatätigkeit. Heute von Beruf Unternehmensberater. Übrigens müssen Sie damit rechnen, außer Kerstensen noch andere Figuren da unten anzutreffen, die alle nach dem Mikrofilm suchen. Unsere Brüder aus Ost und West. Ich habe schon diesbezügliche Informationen. Die sind alle überzeugt, Frohwein wollte irgendwem in Legnaro oder Umgebung irgendwas heimlich übergeben. Das wär's, Ledermacherin. Hier haben Sie ein hübsches Feuerzeug, geeignet für eine Nichtraucherin. Es enthält Mikrofon und Mikrokassette, beides sehr leistungsfähig. Es genügt, wenn Sie das Feuerzeug in der Jackentasche lassen oder in der Handtasche. Wenn Sie den blauen Knopf drücken, können Sie auf das, was Sie aufgenommen haben, nachträglich noch einen Kommentar sprechen, ohne die Aufnahme zu löschen. Mit diesem Uhrclip können Sie abhören. Im Übrigen werden wir sämtliche Spesen Ihres italienischen Urlaubs tragen. Zobel, ich hoffe, Sie haben die Ermahnung Ihrer früheren Lehrerin noch einigermaßen im Ohr. Oder sollten Sie vergessen haben, was Sie hinsichtlich der Behandlung von Spesen zu bedenken gab? Aber rechne nie für eine Dienststelle ab, die du nicht genau kennst. Eben. Aber Sie kennen mich doch. Ja? Jetzt bin ich gekränkt. Wirklich? Nun gut, ich übernehme die Spesen. Obwohl wir Schwierigkeiten haben werden, sie zu verbuchen. Eine Polizeiaktion, die nicht verbucht werden kann, sollte besser unterbleiben. Wir werden schon einen Weg finden. Nur müssten Sie Ihre Unkosten erst einmal vorstrecken. Ich verbürge mich für umgehende Erstattung. Dass mir der nach Italien vorgezogene Urlaub nicht hinten in Schweden wieder abgeschnitten wird. Auch dafür. Wann soll ich reisen? Fliegen Sie heute Nachmittag nach Frankfurt. Steigen Sie abends in den Riviera Express. Eine ganz normale Touristin, die sich reichlich spät für einen Italienurlaub entschieden hat. Also keine normale Touristin. Und nun natürlich Schwierigkeiten haben wird, noch einen Schlafwagenplatz zu kriegen. Ich kann kein Italienisch. Vorzüglich. Ich verstehe nichts von Kunst oder Chemie. Ganz ausgezeichnet. Keiner käme auf die Idee, ausgerechnet in Ihnen einen Polizisten mit Spezialaufträgen für Italien, Kunst und Chemie zu sehen. Hoffentlich. Denn wenn einer auf die Idee käme, wäre es schon besser, ich verstehe was von Italien, Kunst und Chemie. Übrigens ist Professor Frohwein noch nicht überführt worden. Der Sarg steht seit der Freigabe der Leiche auf dem Genueser Flugplatz. Streik beim Bodenpersonal. Ledermacherin. Wer hat den Toten in Italien identifiziert? Müller-Petri? Sein Sohn Reinhard, Medizinstudent in München. Der Vater konnte nicht weg von seinen Patienten. Frohwein hat sonst keine Angehörigen. Vielleicht empfiehlt es sich, die Müller-Petris ins Vertrauen zu ziehen. Es wäre zu überlegen. Ich hätte Bedenken. Ich würde keinen ins Vertrauen ziehen. Nein, ich mache das nicht. Tut mir leid. Wie wäre es mit Ihnen, Zobel? Ich fahre jetzt nach Moabit zu Hoffs Großmutter. Nehmen Sie nur, trinken Sie noch. Vielen Dank, Frau Hoff. Ein Glas langt für den Blutdruck. Die Leute hier sind nett. Richtig liebe Nachbarn. Bringen Blumen an und Cognac und so teuren. Der ist von den Griechen drüben im Quergebäude, die nachts immer so viel Krach machen mit ihrer grässlichen Musik. Nicht zum Aushalten. Wie oft ich darüber geschrien habe, Ruhe! Oder die Junge ist hin und hat gesagt, Leute, seht so und so ist das hier nun mal bitte. Und die haben das nicht übel genommen. Die Frau hat geweint, als sie gehört haben, Ewald ist tot. Sie haben die ganze Nacht hier bei mir gesessen. Und die Kruppkes auch und die Schmitten. Der Junge war beliebt. War auch immer lieb zu mir, ganz weich. Nie Probleme gehabt. Doch. Da waren doch Probleme. Eben doch. Deshalb haben Sie angerufen. Ja. Erzählen Sie. Ja, ich wollte ja immer umziehen. Aber der Papierladen unterm Bellevue-Bahnhof wirft nicht viel ab. Hat nie gelangt für eine bessere Gegend. Nur ist der Junge hier groß geworden. Hat mit den anderen Kindern vom Block in einer Bande mitgemacht. Ist mit denen über Ruinengrundstücke und Schrottplätze gezogen. Hab's nicht gern gesehen. Aber was sollte ich da machen? Kioskbruch war mal dabei. Ich hab das in Ordnung gebracht. Der Ewald hatte so leichte Hände. Deshalb ist er ja zur Polizei. Er wollte das nicht mehr. Aber hat er gesagt, ich brauche einen Kumpel. Ich kann nicht allein sein. Wie er Streife gefahren ist mit einem älteren Kollegen, dem hat er vertraut. Der war sein Kumpel. Da hat der Kollege ihm so Vorschläge gemacht. Und da wollte er nichts mehr mit ihm zu tun haben. Hat sich versetzen lassen. Was für Vorschläge? Ja, zu klauen, was sonst. Da gibt's ja nicht bloß Engel bei der Bullen. Ach, entschuldigen Sie. Ich weiß. Manchmal denke ich, hätte der Junge doch den nicht getroffen. Er hat ihn nicht gemeldet. So war er nicht. Er hat mich nicht rumgetragen. Und war wieder allein. Gestern dachte ich noch, was soll ich davon reden? Denn die hat ja immer seinen Dienst gemacht, korrekt, da gab's nichts. Aber er ist auch wieder mit welchen von der Kita-Bande von früher zusammengekommen. Die mochten ihn erst nicht, weil er Bulle geworden ist. Und mit denen hat er getrunken. Ja, das ging ja noch. Aber dann... Ich weiß nicht wie. Da hat er auch mit dem Zeug angefangen. Doch ich denke, jetzt müssen Sie das wissen. Vielleicht hilft's ja, den rauszufinden, der den Ewald. Was war das für Zeug? Und diese Spritzen, ich hatte ja keine Ahnung. Hab erst lernen müssen, was das ist. Heroin, Berliner Tinke. Erst bloß übers Wochenende und dann. Natürlich hatte er kein Geld, hatte Schulden, auch bei mir. Und nachts immer unterwegs, hinter dem Zeug hier, monatelang. Aber im Dienst, so sage ich Ihnen. Bloß der Junge war nur noch Hülse. Sie verstehen, was ich meine. Ganz ausgehöhlt. Aber er wollte ja weg davon. Diese, wie nennt man das? Entzugserscheinung. Ja. Diese Nächte, wenn die furchtbaren Schmerzen kamen. Die Krämpfe. Niemand durfte es doch wissen. Was sollte ich, olle Frau, da machen? Im Geschäft hatte ich dann einen Herrn kennengelernt, einen Arzt, dem habe ich mich anvertraut. Wann haben Sie mit dem Doktor gesprochen? Ja, warten Sie mal so. Vor 4 Jahren, im Herbst. Er ist bei der Hallen Seeklinik. Da hat er den Jungen hingelegt, Verdacht auf irgendwas Exotisches, Gefährliches, Quarantäne. Keiner durfte hin, auch ich nicht, kein Kollege, niemand. Bis ein Freund von dem Doktor kam. Einer, der Bescheid wusste. Ein Professor. Müller-Petri, schrieb er sich. Müller-Petri? Sind Sie sicher? Ganz sicher, das weiß ich nur noch genau. Haben Sie Müller-Petri kennengelernt? Ja, am ersten Tag, als ich den Jungen wieder besuchen durfte. Ein großer Mann, schönes, weißes Haar. Und Augen, sag ich ihm, Augen. Er hat mir gesagt, nun ist der Ewald wohl aus der Gefahr. Und er hat recht gehabt. Der Ewald blieb weg von dem Zeug, endgültig. Ich habe gehört, das passiert nicht oft. Darf ich mal Ewalds Zimmer sehen? Aber ja, doch, gern. Kommen Sie, zeig's Ihnen. Ich habe der Elli frische Blumen hingestellt. Wusste die Verlobte Bescheid? Aber nein, die doch nicht. Früher, wenn sie über das Wochenende kam, war der Ewald ja immer sehr besorgt wegen Blumen. Und jetzt kommt sie jeden Abend, damit wir beide nachts nicht so allein sind. Liebes Mädchen, irgendwann wird sie einen anderen Jungen kennenlernen. Heiraten, so ist es. Ich werde es ihr jetzt sagen. Es ist so schwer, darüber zu reden. Wo ich es Ihnen gesagt habe, geht's leichter. Petersilie sagt, sie hätte die Nacht vor seinem Tod so vor sich hingeflüstert im Schlaf. Bald käme er mit einer Menge Petersilie. Petersilie? Ja. Seine letzten Worte. Morgens, als sie aufstand, war er schon weg. Und denkt sie immer daran. Nie hat er sonst im Traum geredet. Nie. Noch ein Schlückchen? Nein, wirklich nicht. Vielen Dank. Ja, so ist es. Petersilie. Wofür lebe ich eigentlich noch? Ich will Sie nicht stören, aber... Stören Sie mich? Sie lesen Zeitung, Sie trinken Tee. Was kann ich tun für Sie? Kannten Sie ihn? Wen? Den da in der Zeitung, das Foto. Den Bullen vom Teltow-Kanal? Haben Sie ihn mal gesehen? Ich? Nein. Warum? Oh, hätte doch sein können. Wieso denn? Der Professor legt keinen Wert auf Schmiere. Auf Bullenbesuch. Verständlich, aber ich müsste ihn trotzdem sprechen. Hier, mein Ausweis. Wird kaum gehen jetzt. Versuchen Sie's. Ich wäre Ihnen dankbar, es ist dringend. Wegen dem Bullen? Ja. Wollen Sie einen Schluck Tee? Ja, gern. Danke. Klunke sind schon drin. Kreislauf? Mhm. Wie bei mir. Trinken Sie mal aus, ich hab noch. Ines? Hier ist Ruby. Ines, kannst du mal den Professor stören? Nun mach mal. Sag ihm, es ist wegen Ewald Hoff. Wie? Aber Mausi, liest du keine Zeitung? Der von der Schmiere, der tote Bulle. Ja. Mhm, schon da. Eine Tante heißt Ledermacher. Ledermacher, ja. Weiß ich doch nicht, warum die wegen dem ausgerechnet zu uns. Ja, Mausi, mach ich. Tut gut, was? Bei Hitze muss man Heißes trinken, bei Kälte Kaltes. Denken Sie wirklich, dass Sie hier weiterkommen? Von unserem Patienten war es keiner. Wetten? Der Tee hat wirklich gut getan. Nochmals vielen Dank. Sie haben schöne rote Haare. Original Alpenblüten. Hat sonst keiner bei uns im Dorf. Waren Sie mal in Italien? Ich? Wieso denn? Nie. Gleich rechts den Flur entlang. Hinter der Treppe, 2. Tür links. Der Professor wird begeistert sein. Ich möchte nicht ungefällig sein, Frau Oberkommissarin, nur drüben warten eine Menge Leute auf mich und wir hatten in den letzten beiden Wochen schon reichlich Besuch von Ihrem Kollegen, der sich mit dem Tod meines Bruders befasste. Und jetzt Hoff. Das ist wirklich... Lassen Sie es uns kurz machen, wenn möglich. Sie wissen also, dass ich Hoff behandelt habe. Darf ich fragen, woher? Von der Großmutter. Und ich will es ja gern kurz machen. Nur einiges ist mir nicht klar. Fragen Sie. Haben Sie öfter Patienten in anderen Kliniken? Nicht öfter. Gelegentlich, wenn es sich so ergibt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir das erläutern würden. Nun, es wenden sich auch Leute an mich, die fürchten, ihre soziale Stellung oder ihre beruflichen Chancen könnten leiden, sollte ihr Aufenthalt in diesem Hause bekannt werden. Drogenabhängigkeit ist ja seit geraumer Zeit weder auf bestimmte Altersgruppen noch auf bestimmte soziale Schichten beschränkt. Wohl sind Jugendliche am meisten betroffen, aber zu mir kommen auch verunsicherte, verängstigte Bürger, Beamte, Regisseure, Ärzte, Musiker. Ärzte nebenzu übrigens. Einen Staatsanwalt hatten wir auch schon. Oder Stress, Übersättigung, Neugier bringen die Leute dazu. Weil es schick ist, auch das. Aber Ruinen wieder aufbauen, das ist nicht schick, das verbirgt man. Außer zur Hanseklinik habe ich noch Verbindung zu anderen hiesigen privaten Krankenhäusern. Da lässt sich dann was arrangieren. Gründe, jemanden in ein Krankenhaus zu legen, finden sich immer. Vorwände. Dürfte schwer zu beweisen sein. Mir liegt nichts an Beweisen. Ich möchte nur wissen, wie Sie arbeiten. Schwere Fälle, die ständiger Beobachtung bedürfen, können natürlich nur hier bei mir behandelt werden. Hoff war also kein schwerer Fall. Doch. Aber er war eine Ausnahme. Er hatte ungewöhnliche Willenskraft. Trotz Abhängigkeit und Verfall. Der war übrigens auch ungewöhnlich. Ungewöhnlich rasch fortgeschritten. Vielleicht hätte ich nicht gewagt, das Risiko einzugehen, wenn ich nicht ermutigt worden wäre durch Erfolge in anderen, sehr schwierigen Fällen. Darüber würde ich gern mehr hören, über Ihre Methode. Wir halten hier nichts von Zwängen. Das ist die ganze Methode. Wir versuchen den Leuten zu Selbstbewusstsein zu verhelfen, zu Erfolgserlebnissen, zur Freude an sich selbst. Nicht wenige bleiben, wenn sie es geschafft haben, zunächst hier und arbeiten mit, helfen den anderen, werden Therapeuten, medizinisch-technische Assistenten, Pfleger, Handwerker, Pförtner, wie Robby, mit der Sie gerade gesprochen haben. Gärtner. Die können erst mal anpflanzen, was sie wollen. Nur kein Zwang, nirgends. Gemeinsam verabredete Verhaltensweisen. Anders geht's nicht. Und Geduld mit dem anderen. Geduld mit seinen Macken und Beschädigungen. Zurück zu Ewald Hoff. Hat er Sie nach seiner Entlassung aus der Hallenseeklinik noch aufgesucht? Ja. Warten Sie. Die Karteikarten habe ich oben bei Ines, aber im Terminkalender steht ein Dutzendmal, schätze ich, zunächst im Winter, im Abstand von 3-4 Wochen, später im Abstand von 6 und 8 Wochen bis in den folgenden Sommer hinein. Dann auch in den weiteren Sommern vielleicht noch 2-3 Mal. Immer hier? Zumindest im Winter, aber nur, wenn ich Nachtdienst machte. Wir wechseln uns hier ab, wir sind 5 Ärzte. Pro Monat ist jeder eine Woche dran. Mir lag daran, dass Ewald Hoff möglichst unbeobachtet blieb. Und im Sommer? Frühling und Sommer trafen wir uns am Bootshafen Wannsee. Sie segeln? Ich habe eine Olympiajolle. Oft nehme ich Freunde mit, auch Freunde meines Sohnes. Hoff fiel da nicht auf. Waren Familienangehörige oder Freunde dabei, wenn Sie mit Hoff segelten? Nie. Was die Familienangehörigen anlangt, meine Frau verbringt die wenige freie Zeit, die ihr die Buchhaltung lässt, lieber im Gewächshaus bei ihren Orchideen und Kakteen. Und mein Sohn ist selten in Berlin. Da freue ich mich, mal 2 Stunden mit ihm allein zu sein. Ein einziges Mal während der Semesterferien voriges Jahr, als ich plötzlich verhindert war, habe ich meinen Sohn gebeten, mit Hoff zu segeln. Segeln Sie auch mit anderen Patienten? Gehört das zu Ihrer Therapie? Oh nein. Ich lege sonst Wert darauf, die paar Erholungsstunden auf der Jolle ohne Patienten zu verbringen. Hoff war eine Ausnahme. Wenn ich ihn schon weiter Dienst machen ließ, während ich ihn mit Polamidon behandelte, musste ich ihn auch besonders stützen wegen der ungewöhnlichen Belastung, mit der er lebte. Ohne zu sehr Vaterfigur für ihn zu werden. Ein wenig bin ich es natürlich doch geworden und mir geht nahe, dass er ein solches Ende gefunden hat. Hat er jemals den Namen Günther Bender erwähnt? Bender? Günther Bender? Nein. Hat er über dienstliche Angelegenheiten mit Ihnen gesprochen? Nie. Außer, dass er sich ins Rauschgiftdezernat versetzen ließ. Oder wie das bei Ihnen heißt. U3. Mich beschäftigt da was, Professor. In letzter Zeit hat Hoff in einer Sache, von der uns nichts bekannt ist, allein ermittelt. Absolut allein. Womit er gegen die Dienstvorschriften verstößt. So ist es. Halten Sie sich immer an die Dienstvorschriften? Nein. Na, sehen Sie mal. Hoff hat öfter geäußert, er kann nicht allein sein, er braucht Kumpel. Trotzdem geht er allein gegen eine Sache los, deren Risiko ihm bekannt sein musste. Ein Widerspruch, finden Sie nicht? Kerstensen. Entschuldigen Sie. Ich sehe gerade, dass dieser Mann mich besuchen wollte vor 3 Monaten. Hier steht's. Aber ich habe ihn nie gesehen. Er war nie hier. Kennen Sie ihn? Woher denn? Ich habe was von ihm gehört. Er ist Ihr Kollege, der wegen meines Bruders hier war, hat mich auf Zusammenhänge gebracht. Dieser Wiener Van Dyck-Prozess, ich hatte das alles vergessen oder nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, auf der ersten Seite der Zeitung steht, erreicht mich nicht. Mochten Sie Ihren Bruder? Halbbruder? Hat Ihr Kollege schon wissen wollen. Distanzierte Zuneigung, habe ich geantwortet. Wir sahen uns selten, aber wenn, ging's gut. Wir respektierten uns. Sagen wir mal so, ich bin überzeugt, dass er tüchtig war, aber eine Meise hatte. Kein Zweifel, er dachte dasselbe von mir und mit Recht. Ich möchte wissen, was Kerstensen bei mir wollte und warum er dann doch nicht gekommen ist. Vielleicht sollten Sie es Ihrem Kollegen mitteilen. Werde ich. Er sollte wohl auch wissen, dass mein Sohn gerade in Genua ist, um zu veranlassen, dass endlich die Überführung meines Bruders stattfindet. Ich erwarte heute am Nachmittag einen Anruf von ihm. Glauben Sie, dass dieser Kerstensen meinen Bruder umgebracht hat? Keine Ahnung. Nun, da kommt mir aber ein sehr unangenehmer Gedanke. Eben jetzt. Innerhalb von 2 Wochen sterben 2 Leute eines gewaltsamen Todes, die nichts miteinander zu tun hatten, die absolut nichts gemeinsam hatten, außer einer Verbindung mit mir. Auffällig, oder? Kann Zufall sein. So, meinen Sie, Zufall. Naja. Schließlich, dass ich eben jetzt in Ihrer Gegenwart im Terminkalender auf den Namen Kerstensen gestoßen bin. Das war ja auch Zufall. Eben. Und dass Hoff ausgerechnet in einer Nacht ermordet wird, in der ich nicht in Berlin war. Da waren Sie nicht in Berlin vorgestern Nacht? Ich bin fast nie weg, aber in Köln war ein wichtiger Kongress. Zufall auch das? Vielleicht ja nicht, warten wir es ab. Ich halte Sie schon zu lange von Ihren Patienten fern. Aber ich wüsste schon gern, wie die aussieht. Ihre Meise. Bitte? Sie hätten eine, sagten Sie gerade. Ihr Bruder sei der Meinung gewesen und Sie fänden das auch. Tja, sehen Sie, das ist so. Was heißt das, Kranke gesund machen? Wen soll der Arzt denn heilen und wovon? Wenn ich die Kranken wirklich von ihren Leiden befreien wollte, müsste ich zugleich die Gesunden von ihrem krankhaften Nichtleiden befreien. Anders gesagt, ich habe schon verloren. Ich habe ja alles reingesteckt, was ich vorher als Internist verdiente. Gehe dauernd Klinken putzen bei Industriellen und Unternehmern, um Geld und Arbeitsplätze für die Jugendlichen herauszuschinden. Habe mich hoch verschuldet bei 2 Banken. So konnten wir teure Apparate anschaffen und drüben den Neubau mit Labors und Untersuchungsräumen hochziehen. Diese alte Villa kracht ja aus allen Nähten. Jetzt kriegen wir auch Zuschüsse vom Senat, aber es ist zu wenig, immer noch. Und das Schrecklichste kommt erst. Es kommt aus den Vereinigten Staaten und heißt Engelstaub. Sie haben ja wohl davon gehört. Verglichen mit Engelstaub ist Heroin ein Brausepulver. Die jungen Amerikaner, die das Zeug nehmen, springen aus dem 10. Stock, weil sie glauben, sie können fliegen. Oder sie klingeln an irgendeiner Wohnung und schlachten wildfremde Menschen ab. Und wir stehen da und warten, was bei uns passieren wird. Ich habe keine Erfahrung mit dem Zeug, weiß nicht, wie ich es bekämpfen kann. Ich werde ja nicht mal mit dem Heroin fertig, aber ich tue so. Sehen Sie? Das ist meine Meise. Die Situation ist unheilbar. aber ich fahre fort zu Heim. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Wie kalt Ihre Hand ist. Was tun Sie für Ihren Kreislauf? Kaffee, Alkohol? Übertreiben Sie nicht. Seien Sie vorsichtig. Selbstverständlich bin ich immer für Sie da, falls Sie weitere Fragen haben. Robi? Ach, Sie. Noch einen Tee? Was haben Sie da in der Schreibtischschublade? Können das? Nein, neben der Tüte. Darf ich mal reinkommen? Der Professor sieht nicht. Ja, doch, hier. Mausi. Wenn es aber wichtig ist. Das da. Diese kaputte Taschenlampe, wem gehört die? Die? Einem Jungen, der neulich mitten in der Nacht unbedingt zum Professor wollte. Wann neulich? Klunkis? Langt so, danke. Naja, so vor 3 Tagen. Was hatte ich mal wieder? Nachtdienst. Da kam er an, so kurz nach 12. Meinen Sie, der wollte hören, was ich ihm erklärte? Der Professor war nämlich nicht da. Der hört nicht, der Kleine. Hat plötzlich den Leuchter in der Hand, haut aufs Brett, dann auch gegen die Scheibe. Da, der Sprung. Aber wozu wollen Sie es wissen? Ist was mit dem Jungen? Ja. Wie sah er aus? Naja, wie soll ein Junkie aussehen? Ich kannte ihn ja. Er war schon mal nachts da, vorigen Winter. Und davor wohl auch. Ich habe ja nicht immer Nachtdienst. Aber Ines sagt, Jeff ist alter Kunde. Im Winter ging es ihm besser, glaube ich. Der Professor hat ihn klasse hingekriegt. Aber jetzt war er wieder versackt, konnte kaum reden. Ich weiß, wie man redet, wenn man sich zu oft unter die Zunge schießt. Wenn die Zunge entzündet ist. Wie ging's dann weiter mit Jeff? Weiter? Naja, ich raus und schlage ihm die Taschenlampe weg. Hat er wohl nicht geschnallt, dass ein Girl im Husch den Leuchter aus den Fingerchen schiebt. Und wie war er dann? Na, friedlich. Glaubt endlich, dass kein Professor da ist. Ja, so war's. Und dann? Nichts. Einen anderen Arzt wollte er nicht. Ich muss ihm eine Taxe rufen und warten bei mir hier drin wollte er auch nicht. Was macht er? Sitzt draußen auf der Mauer, da, und wartet auf die Taxe. Ich immer hin und her. Warum? Naja, dass ihm draußen nichts passiert. Hab ihm noch was gegeben für Herz und Kreislauf. War ich immer hier. Dann kam also die Taxe? Nein, ein Flitzer kam, so ein silberner. Silberner Flitzer? Kennzeichen? Weiß nicht, hab nicht drauf geachtet. Der hielt vor Jeff. 2 Typen saßen schon drin, hab ich genau gesehen. Obwohl, das Verdeck war ja zu und es war Nacht. Aber die Umrisse. Und? Och, die Fragerei. Noch Tee? Ciao. Hallo. Ja, danke, ich nehme noch ein bisschen Tee. Warum haben Sie dem Professor nicht berichtet, dass Jeff zu ihm wollte? Na, bin ich verrückt? Hier ist doch jede 2., 3. Nacht Rabatz. Wenn ich dem Professor jeden Käse melde, was ist denn dann? Dann kriegt er Angst und lässt uns nur noch zu zweit Nachtdienst machen. Will ich aber nicht. Wissen Sie, was ich will? Allein sein nachts. Ich war so viel mit anderen. Viel zu viel. Ich kann keinen mehr vertragen. Nachts ja hier dauernd neben mir. Ach was. Jeff ist umgebracht worden. Sie bringen sich irgendwann alle um. Oder werden umgebracht, wenn sie dabei bleiben. So oder so. Ich muss die Taschenlampe und die Batterie mitnehmen, Robin. Ja, von mir aus. Haben Sie einen alten Umschlag? So ein Wickelpapier langt's bei euch wohl nicht. Ich hab die kennengelernt. Wen? Ihre Kollegen. Ich auch. Ach. Was war denn nun mit dem silbernen Sportwagen? Ja, das wüsste ich selber gern. Ich hab da nämlich ein privates Problem. Einer von den beiden Typen da drin, mir war, als hätte ich ihn erkannt. Aber wenn das gewesen wäre, wäre er ausgestiegen, garantiert, und wäre zu mir gekommen. Aber er konnte es auch gar nicht sein, weil der hat ja zu tun, 600 Kilometer weit weg, und einen silbernen Italiener fährt er auch nicht. Was für einen Italiener? Alfa Fiat? Weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Und garantiert kennt er auch den Jeff nicht. Aber der Jeff? Kaum hält der Flitzer vor ihm, was sagt der Jeff zu dem Typ? Ach, du bist es. Ach, du bist es? Das hat er gesagt? Ja, oder was Ähnliches, ganz erleichtert jedenfalls. Und steigt ein, quetscht sich dazu, und bevor ich rausgerannt bin, sind die schon weg. In der Kurve, was sehe ich? Eine Sekunde im Laternenlicht, den Kopf von dem, der neben dem Sitz steuert, und ich denke, das ist doch der Typ. Aber, nee, also er kann es nicht gewesen sein. Wer ist der Typ? Robi. Jeff! Jeff ist Hoff. Wo habe ich meine Augen gehabt? Sie haben das gewusst. Ja. Von Anfang an. Nein. Aber wäre ich nicht eben von allein drauf gekommen, Sie hätten nichts gesagt. Wahrscheinlich nicht. Jetzt nicht. Später schon. Oh, später schon. Spion war er. Spion. Nein. Ihr seid alle gleich. Ihr wollt bloß, dass man quatscht. Robi, ich will's erklären. Oh, mein Dass er bei euch Jeff hieß, wusste ich nicht. Ich weiß auch nicht, was er in dieser Nacht hier bei euch wollte. Am nächsten Morgen war er tot. Kann sein, er wollte den Professor warnen. Warnen? Und macht auf Himmelzunge. Tobt rum mit einer Taschenlampe. Vielleicht dachte er, so kommt er am schnellsten durch. Vielleicht hatte er Angst. Angst? Der? Er war wirklich krank früher, Robi. Dann hat er sich ins Rauschgiftdezernat versetzen lassen. Er wollte helfen. Ja, helfen. Robi, fragen Sie den Professor. Sonst noch was? Verhör beendet? Kann ich wieder an meine Arbeit? Robi, wenn ich wüsste, wer der Typ ist, den Sie vielleicht da im Auto... Meine Sache. Ich meine, ich könnte... Robi. Ich habe zu tun. Hier ist meine Telefonnummer. Für einen Arsch. Sie hat angerufen. Nun fährt sie doch nach Italien. Ich habe ihr sämtliche Papiere in die Wohnung schicken lassen. Auf ihren Wunsch auch alle bisherigen Untersuchungsergebnisse im Fall Hoff. Sie sieht da was, sagt sie. Der Sohn von Müller Petri wird sie morgen Mittag am Bahnhof Genua treffen. Sie wollte, dass wir das arrangieren. Ich wusste, dass sie fährt. Sie hat das Feuerzeug ja mitgenommen, als sie hier abrauschte und sagte, ich fahre nicht. Sonst Neues? An der Luftmatratze, auf der Hoff gefunden wurde, gibt es Spuren von Algen. Algen, die nur im Mittelmeer vorkommen. Passt doch, oder? Wozu passt es, Zobel? Wenn sie jetzt nach Italien fährt. Zobel, ganz wohl ist mir nicht. Es kann haarig werden. Kann es. Ich frage mich, ob wir unsere Gründe, die Ledermacherin einer nicht unerheblichen Gefährdung auszusetzen, ausreichend überprüft haben. Haben wir. In Ihrem Fall ein Chef, der kurz vor seiner Pensionierung ein Bravourstück vorführen will. Lückenloser Beweis der Ermordung eines deutschen Professors in Italien. Seht, einen solchen Mann lasst ihr gehen. In meinem Fall ein Aufsteiger, der mit Scharfblick eine kühne Operation zwischen rivalisierenden Geheimdiensten steuert. Seht, ein kommender Chef. Sie sind ein Zyniker. Realist, würde ich sagen. Aber beim Staatsschutz liebt man doch eher die Poesie, nein? Deshalb gehe ich ja weg. Merkwürdigerweise bedauere ich, dass Sie die Polizei verlassen. Ihr neuer Verein kommt mir obskur vor. Mir auch. Halb Behörde, halb... Ja, was denn eigentlich? Ich werde Sie informieren, sobald ich's weiß. Zu Ihren neuen Pflichten wird vermutlich gehören, dass Sie niemandem eine Information über das geben, was Sie tun. Vermutlich. Übrigens verehre ich meine frühere Lehrerin nicht aus Sentimentalität. Ich verdanke ihr viel. Unter anderem eine Aufgabe und die Kräfte derer, die sie lösen sollen, richtig einschätzen zu können. Das Risiko ist ihr zuzumuten. Nur ihr, würde ich sagen. Was ist eigentlich los mit uns? Statt Koffer zu packen, fallen wir übereinander her wie die Verrückten. Das wäre das letzte Mal. Wir werden alt. Sex ist Gegenwart. Wer älter wird, versucht eben, sich mit viel Gegenwart vom Überholtwerden durch Vergangenheit zu retten. Mann, Schulmeister. Und wer weiß, vielleicht ist es ja das letzte Mal für lange Zeit. Oder siehst du dich in Schweden? Ich bin vorher zurück. Stört's dich, wenn ich rauche? Ach, deine Zigarille ist ja mich doch noch nie gestört. Weißt du doch. Bleib so. Bleib so liegen. Ich liebe diese Stelle. Da ist deine Haut ganz zart, wie bei einem Kind. Eigentlich habe ich sowas gefürchtet. Unser erster großer Urlaub zusammen. Ach, Dicker. Ich bin vorher wieder da. Traust du den Bullen? Zobel will mich einspannen, für seinen Geheimdienstkrempel. Und jetzt benutze ich ihn und seine Geheimdienstärsche für meinen Fall. Ach, nee, komm, komm, bleib so liegen. Bleib so liegen, noch eine Sekunde. Das Mollton von PTU. Ich habe ausrichten lassen, er soll... Also... Wenn er wüsste, dass ich nackt mit ihm telefoniere, dass ich nach dir rieche, der ist so verklemmt. Du schmeißt doch den Kram dann noch in den Koffer, bitte. Mhm. Ja? Polizeitechnische Untersuchungsstelle, Referat biologisch-serologische Untersuchung, Dr. Friedrich Mollton. Spreche ich mit der Kriminaloberkommissarin Ledermacher? Gott, Mollton, so feierlich. Man kann ja nicht wissen, ob man richtig verbunden ist, sagte der Mann mit dem Bauchschuss, als er... Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie noch angerufen haben, bevor ich in Urlaub war. Aber gewiss doch, aber gerne doch. Dass Sie die Herkunft der Mini-Algen an der Luftmatratze bestimmen konnten, ist sehr hilfreich für unsere Arbeit. Ich hoffe, ich hoffe. Und jetzt sind Sie mit den gelben Blüten beschäftigt. So ist es. Eine Frage noch. Aber bitte, nur zu. Was ist Engelsstaub? Verzeihen Sie... Sind Sie da vielleicht aktuell befasst? Nichts Aktuelles, nur Umfeld der laufenden Untersuchung. Müller-Petri äußerte sich besorgt, mich interessiert das. Müller-Petri, ja. Ich teile ja nicht immer seine Ansichten, aber wenn er recht hat, hat er recht. Also da kommt was auf uns zu, sage ich Ihnen, so gewiss wie das Amen in der Kirche. Chemisch eine Synthese, Phencyclohexylpiperidin. Wie bitte? Phencyclohexylpiperidin, genauer Phenylcyclohexylpiperidin. Eine Weiterentwicklung des Piperidin. Wird ganz legal in den Laboratorien einer Firma in Detroit hergestellt. Ein Tranquilizer für Tiere, unentbehrlich für jeden Zirkus. Damit beruhigen sie ihre Löwen und Panther, wenn sie unterwegs sind. Ja, was glauben Sie, dass die lieben Raubtierchen sonst veranstalten würden in den engen Käfigen, wenn sie über die Straßen geschubst werden? Was macht Engelstaub für Menschen gefährlich? So eine billige Herstellung, würde ich sagen. Die vor allem. Den Tiertranquilizer aus Detroit können Sie in den Staaten leicht kaufen. Investieren Sie dazu noch 5.000 bis 6.000 Dollar für die notwendigen Apparaturen und Geräte, nehmen Sie sich einen wegen Unfähigkeit entlassenen Chemiker und schon können Sie anfangen. So einfach ist das. Die Produktionskosten für ein Kilo Engelstaub liegen unter 400 Dollar. Das wäre, Verdienstspannen für Zwischenhändler eingerechnet, bei uns ein Endverkaufspreis von rund 25 Mark fürs Gramm. Das schlägt jede andere Droge aus dem Markt, aber wie nichts. Nach Informationen des National Institute of Drug Abuse gibt es genügend Anzeichen, dass in den USA schon für den Export nach Europa produziert wird. Und O3 weiß seit ein paar Monaten von ersten Testverkäufen in Europa. Wo? Oh, England, Italien, Niederlande. In Schulen und Diskotheken. Ich glaube, wir in der VBN sollten allmählich von euch und O3 etwas gründlicher unterrichtet werden. Aber ja, gewiss doch, ist doch mein Reden. Denn wenn die Testverkäufe zufriedenstellend verlaufen, dann, nicht wahr... Dann werden die Herrschaften ja auch hier mit der Produktion beginnen. Und dann kriegen sie Arbeit. Das Zeug macht schizophren. Es gibt keine Umkehr. Nur noch ein Leben in Wahnvorstellung. Im letzten Stadium können Aggressionsdelirien auftreten. Oft in Form von Selbsttötung. Der Süchtige ersäuft sich, erhängt sich, erschießt sich, hackt sich Hände und Füße ab, stürzt sich aus dem Fenster. Oft sind es aber auch andere, die er umbringt. Ohne Motiv, ohne Anlass. Bloß mal eben so. Präventivmaßnahmen? Aufklärung der Jugendlichen. Verhindern, dass der Dreck auf den Markt kommt. Ja, praktisch nicht durchführbar. Nicht wie hier Barmer und hier Wirje in Oma ihren Saal. Die verschneiden nämlich Engelstaub mit Haschisch, um Schüler süchtig zu machen. Oder sie verschicken Gewürzmuster. Unten Engelstaub in Tablettenform, oben drüber eine Schicht getrocknete Petersilie. Was? Petersilie? Sollen wir vielleicht alle Petersilien in Europa beschlagnahmen lassen? Petersilie? Petersilie? Katharina, dein Flugzeug. Petersilie, ja. Wir sind dabei, das zu untersuchen. Dr. Mollton, hören Sie, meine Maschine geht gleich. Ja, verstehe, verstehe. Muss ja sein. Urlaub muss auch sein. Ich komme noch zurück auf die Petersilie. Also, alles Gute. Schönen Urlaub auch. Ich bin in Genua. Seit 20 Minuten sitze ich unter den Bahnhofskolonnaden, trinke Kaffee, probiere Zobels Feuerzeug aus und lese im italienischen Sprachführer, eben am Kiosk gegenüber gekauft. Buongiorno, Signor Zobel. Bis vor kurzem hat es noch geregnet, der nasse Asphalt dampft. Um den Platz kreist ein alter Opel, Münchner Kennzeichen, am Steuer ein junger blonder Mann. Könnte Reinhard Müller-Petri sein, jetzt hat er einen Parkplatz. Steigt aus, nähert sich, blickt suchend. Er hat einen hellen, leichten Anzug an. In der Sakkotasche für das Einstecktuch sehe ich ein grünes Papier. Wirkt wie ein Modegag. Er ist vielleicht Ende 20, geht etwas gebeugt, scheint aber kräftig. Die dichten blonden Haare fallen ihm manchmal ins Gesicht. Bedächtig streicht er sie zurück. Jetzt hat er mich entdeckt. Frau Ledermacher? Da wären Sie also. Da bin ich, ja. Un Gin con Acqua Tonica. Genua ist ja immer schön. Besonders, wenn man hier nichts zu tun hat. Sie meinen, Sie hätten nicht herkommen müssen? Ich? Schauen Sie, der Streik ist zu Ende. Aber bei der Luftfracht, die sich hier gestapelt hat, würde es garantiert noch Wochen dauern, bis Sie Onkel Gustav endlich nach Berlin schicken. Wenn ich nicht gekommen wäre. Jetzt ist er morgen in Berlin. Dann beerdigen wir ihn und damit hat es sich. Sie meinen also, ich bin es, die hier nichts zu tun hat? Ich habe versucht, das Ihrem offenbar schwerhörigen Kollegen in Berlin auseinanderzusetzen. Aber man scheint da ganz wild darauf zu sein, hier Mord und Totschlag aufzudecken. Ziemliche Einmischung in italienische Angelegenheiten, finden Sie nicht? Ich bin Touristin, vielleicht eine etwas neugierige Touristin, aber mehr nicht. Grazie. Schauen Sie, ich habe die Dokumente der Carabiniere in der Hand gehabt. Ich habe auch mit den Beamten gesprochen, die Onkel Gustavs Fall untersucht haben. Es war buchstäblich ein Fall. Der alte Mann, erhitzt vom Klettern, der Weg von Legnaro nach San Gotardo al Mare strapaziös. Erhitzt also beschließt er, 60 Meter über dem Meer, die Felsen runter zu klettern und zu baden. Das ist verrückt. Aber anders kann es nicht gewesen sein. Oder glauben Sie, jemand schlägt einen alten Mann tot? Zieht ihn aus bis auf die Unterhose, die lässt er dem Toten taktvoll, wie Totschläger eben sind. Faltet dann sorgfältig die Strickjacke zusammen, schiebt die Brieftasche mit Geld und Ausweisen noch zwischen Hose und Hemd, deponiert das Ganze oberhalb vom Weg unter einem Busch und wirft dann, ein wahrer Herkules, die Leiche in einem mindestens 10 Meter hohen Bogen ins Meer. Können Sie das glauben? Ich nicht. Onkel Gustav ist beim Runterklettern abgestürzt. So war's. Schwächeanfall. Und hat sich unten an den Klippen den Kopf aufgeschlagen. Als sie ihn aus dem Meer fischten, hatte er keine Unterhose an, das ist wahr. Sollte ihn einer erschlagen haben, um ihm die Unterhose zu klauen? Absurd, nicht wahr? Oder die Brille? Ja, die ist ja auch weg. Aber dass das Meer Leute auszieht, das kennt man doch. Und gerade an der Stelle, wo Onkel Gustav abgestürzt ist, gibt's starke Strömungen. Wirklich, ich verstehe den Aufwand nicht. Ah, ich verstehe ihn ja auch nicht. Warum sind Sie denn hier? Möchte ich selber gern wissen. Von mir? Vielleicht. Ich hätte da einige Fragen. Als neugierige Touristin? Als neugierige Touristin, ja. Naja, wenn Sie meinen. Obwohl, die Polizei hängt ja immer hinterher. Tut sie. Dafür ist sie da, zum Hinterherhängen. Ich meine das anders. Was wirklich los ist, erfahren Sie doch nie. Selten, ja. Also, ich bin mit Examen und Promotion beschäftigt. Ich brauche jede Stunde. Ich auch. Sie sind Linkshänder. Was hat das mit Frohwein zu tun? Wie Sie sich den Stuhl herangeholt haben, wie Sie trinken, ein Linkshänder, der nicht gewaltsam zum Rechtshänder gemacht wurde. Wahrscheinlich schreiben Sie auch links. Kannten Sie Ihren Onkel persönlich? Ja. Mochten Sie ihn? Ja, schon. Er erzählte immer diese verrückten Geschichten von Großmama und ihren beiden Männern. Dem Elberfelder Sicherheitsnadelfabrikanten Frohwein und dem Bremer Teeimporteur Müller Petri. Wie ist Frohwein auf Legnaro gekommen? Durch mich. Aber eigentlich durch Kerstensen. Erstaunen Sie was? Erzählen Sie. Vor 4 Jahren habe ich in Wien studiert. Mein Vater hielt da von einigen Leuten an der Uni besonders viel. Finanziert übrigens habe ich das mit Schrammelmusik. Ich wollte mal Musiker werden. Irgendwann bekam ich einen Brief von Onkel Gustav. Er hätte ein Gutachten gemacht. Er wüsste gern, wie das ankommt. Ich solle mal in den Kerstensen-Prozess gehen. Tat ich dann auch. Aber da war das Gutachten noch nicht dran. Das kam erst später, als ich wegen der Histologie keine Zeit mehr hatte. Als ich da war, redete Kerstensen zur Person. Von seinen Verbindungen zu Buccella, der gewiss bezeugen könne, wie ehrlich der gute alte Gigi Kerstensen sei, derart. Und redete eben auch von Legnaro. Und was er da so redete, ist mir in den Ohren geblieben. Also fuhr ich in den Semesterferien hin mit einem Mädchen namens Mitzi. Mein Gott, ja, sie hieß wirklich Mitzi. Und mir gefiel der Ort. Kein Rummel. Die Leute verbiegen sich nicht für die Fremden. Werden sie ja selbst sehen, falls sie noch hinfahren. Warum nicht als Touristin? Ist aber nichts los da, keine Attraktion. Ich soll nicht hin, was? Kann sein, ich bin eifersüchtig. Ich wollte auch Onkel Gustav nicht hinlassen, stellen Sie sich das vor. Als er vor 4 Wochen bei uns erschien, war ich zufällig in Berlin und hatte gerade meinem Vater erklärt, ich müsse mal wieder nach Legnaro. Irgendwie hat der alte Gustav das mitgekriegt. Er wollte immer nach Italien, konnte nie hin. Legnaro, Legnaro, was ist das? Italien? Wow. Ich konnte es ihm nicht mehr ausreden. Wusste Frohwein Bescheid über den Zusammenhang Legnaro-Kerstensen-Buccella? Nichts. War keine Zeit mehr, von irgendwas zu reden. Der düste gleich ab. Noch Fragen? Ist Ihnen bekannt, dass Kerstensen Morddrohungen gegen Frohwein geäußert haben soll? Ist mir bekannt. Woher? Von Kerstensen selbst. Ach. Nicht wahr? Damit haben Sie nicht gerechnet. Nein. Er hat das nie ernst gemeint. Er wollte schockieren, nichts weiter. Ich habe ihm geschrieben nach dem Prozess und ihn besucht kurz vor der Entlassung. Ihm gesagt, er soll sich an meinen Vater wenden, der wüsste vielleicht Hilfe für ihn. Warum haben Sie ihn geschrieben? Ihn besucht? Oh, vortreffliche Kriminalistenfrage. Wenn ich das so genau wüsste. Kann sein, ich fühlte mich mal kurz auf irrationale Art verantwortlich für ihn. Ich mag solche verrückten Figuren. Aber was hätten Sie davon, wenn ich es wüsste, wenn Sie es wüssten? Er wollte keine Hilfe. Er wollte nach Ost-Berlin fahren, nicht um Onkel Gustav umzubringen, sondern um von ihm zu lernen. Dieses neue System zum Enttarnen von Kunstfälschung, das hat es ihm angetan. Verständlich. Außerdem hatte er früher ein paar Semester Chemie studiert. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen den Brief schicken, in dem er das alles mitteilt. Ich hoffe, ich war Ihnen nützlich mit meinen Hinweisen. Wir haben da noch ein Problem in Berlin. Vielleicht hat Ihr Vater Ihnen von Ewald Hoff erzählt. Ewald Hoff? Patient Ihres Vaters. Kollege von mir wurde vor ein paar Tagen erschossen. Ah, der. Wir wissen wenig über ihn. Wir suchen Leute, die ihn gekannt haben. Ich den gekannt? Ihr Vater meint... Richtig, ich bin ja mal mit ihm gesegelt. Hat er da über sich gesprochen? Kein Wort. Außer, dass er Segeln schön findet. Ach ja, ich habe ihn wohl auch nicht besonders ermuntert zu weiteren Äußerungen. Einer dieser strebsamen jungen Polizisten. Ich habe ihn nur mitsegeln lassen, um meinem Vater einen Gefallen zu tun. Aber wenn ich eines Tages übernehmen will, was mein Vater aufgebaut hat, werde ich mich auch an Polizisten als Patienten gewöhnen müssen. Ich danke Ihnen, Reinhard. Hören Sie. Ich weiß zwar Ihren Vornamen nicht. Katharina Emilia Susanne. Aber auch wenn, ich würde mir nie erlauben, Sie so plump vertraulich anzusprechen. Gute Rückfahrt nach München, Herr Müller-Petri. Ich habe das ganze Gespräch aufgenommen. Heute Abend im Hotel werden wir hören, Signor Zobel, was es taugt. Ihr Feuerzeug für Nichtraucher. Zum Abschied habe ich ihm die linke Hand gegeben. Er hat ganz brav einen Handkuss angedeutet. Ich werde das Gefühl nicht los. Dieses grüne Papier in seiner Reviertasche ist wichtig. Aber ich habe keine Ahnung, warum es wichtig sein sollte. Mein Zug nach Legnaro geht in 2 Stunden. Ich hoffe, ich unterdrücke die Versuchung, vorher noch mal bei euch anzurufen. Renate? Ja? Hören Sie mich? Ja, gut, ganz nah. Ich bin hier im Bahnhof von Genua. Ich habe vergessen... So viele Fiat-Sportwagen kann es doch nicht geben, ob wir da feststellen können. Klar, stellen wir fest. Renate? Ja? Sonst Neues? Fräulein Oberegger ist tot. Wer ist Fräulein Oberegger? Rose Sibylle Oberegger, Pflaumerin bei Müller-Petri. Sie haben mit ihr gesprochen. Robi? Robi, ja. Vor 3 Stunden ist sie gefunden worden. Wo? In ihrer Wohnung im Bett. Jemand hat sie mit dem Kopfkissen erstickt. Sie muss den Mörder gekannt haben. Eine Vergewaltigung, eine Spur von gewaltsamen Eindringen. Eingetreten sein. Da bin ich durch die Alpen gefahren. Die Fahndung im Fall Kerstensen läuft über die Schifffahrt. Pronto. Renate! Pronto! Hören Sie? Ja! Mama! Mama! Mi senti? Ich verstehe fast Mama. Nichts mehr! Mi senti? Ich rufe morgen Pronto. Abend an! Bei Gerfried, privat! In Ordnung! Viel Glück! Ruby! Ohne Geld singt der Blinde nicht. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Richard Hay. Teil 1, Diensturlaub in Genua. Die Rollen und ihre Darsteller. Katharina Ledermacher, Hannelore Hoger. Robert, Gerd Kunert. Chef, Rainer Pigula. Zobel, Michael Rasmussen. Gertrud Hoff, Erna Hafner. Robi, Edelgard Abendstein. Müller-Petri, Raul Wolfgang Schnell. Molton, Uwe Koschel, Reinhard, Wolfram Koch. Sowie Renate Kohn, Hans-Peter Müller, Ingo Hülsmann, Andreas Riemann, Manfred Uhl, Verena Koch. Mandoline, Dieter Roskosch. Synthesizer, Elvira Plena. Schnitt, Ulla Götz. Ton, Helmut Schick. Regieassistenz, Ingeborg Bellmann. Musik, Birger Heimann. Regie, Richard Hay.